D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Lenovo ist einer der größten Computerhersteller der Welt, kennt ihr wahrscheinlich, mit einer riesigen Produktpalette, die sowohl bei Konsumenten ja als auch bei Firmen sehr, sehr beliebt sind. Jetzt gibt's allerdings Negativschlagzeilen. Verschiedene aktuelle Lenovo-Laptops wurden mit einer vorinstallierten Software namens Superfish Visual Discovery ausgeliefert. Und diese Software belästigt einen nicht mit nervigen Werbeeinblendungen beim Surfen im Netz. Nein, sie stellt auch ein massives Sicherheitsproblem dar. Martina Schulte, Netzautorin, jetzt bei mir. Was genau ist denn das Problem? Also das Blog TheNextWeb.com hat zuerst enthüllt, dass die Chinesen eben auf bestimmten Lenovo-Laptops diese Software Superfish Visual Discovery vorinstalliert haben. Und die legt sowohl unter Internet Explorer als auch unter Chrome ein ziemlich nerviges Verhalten an den Tag. Superfish blendet nämlich auf der Basis von deinen Eingaben im Browser passende Werbung bei der Google-Suche ein. Und von diesem ganzen Problem sind halt eben vor allen Dingen Internet Explorer und Chrome betroffen, Firefox nicht. Wie kommen denn diese Werbeeinblendungen auf meinen Laptop? Also diese Software Superfish kann halt die Inhalte von Bildern auf Webseiten erkennen, auf denen du rumsurfst. Und dazu blendet sie dir dann einfach passende Verkaufsangebote aus verschiedenen Online-Shops ein, wo du das vielleicht gar nicht willst. Und diese Sache, die ist im Lenovo-Forum schon länger ein Thema, aber so richtig hochgekocht ist sie halt eben erst, als im Januar dann bei einigen Nutzern auch ungewollte Pop-Up-Werbung auftauchte. Und das ist natürlich schon ein ziemlich starkes Stück, wenn du überlegst, du kaufst dir ein neues Laptop und Boings gehen halt ständig super irgendwelche. Nervig. Ja, total. Auf jeden Fall. Aber diese vorinstallierte Werbe-Pop-Ups, die sind ja nicht das einzige Problem, sondern auch diese Sicherheitsprobleme, die es da wohl gibt. Genau, also Heise schreibt gerade, Superfish sei nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. Diese Adware, die pflanzt sich nämlich als vertrauenswürdiges Zertifikat in dein System. Das heißt, beim Aufruf von Webseiten, die du für sicher hältst, also zum Beispiel beim Online-Banking, ne, wenn da oben im Fenster immer steht HTTPS, also eine sichere Verbindung, dann kann sich Superfish da eben trotzdem einwählen, ohne dass du davon was mitbekommst, und Sicherheitsexperten sagen, Superfish sei ein Albtraum. Mark Rogers vom Webanbieter Cloudware, der schreibt zum Beispiel auf seinem Blog, Nutzer könnten keiner vermeintlich sicheren Internetverbindung mehr vertrauen. Lenovo öffne Hackern Tür und Tor. Sie kompromittieren nicht nur SSL-verschlüsselte Verbindungen, sie tun es auch noch auf die sorgloseste, unsicherste Art, die man sich vorstellen kann. Kurzum, diese Lenovo-Geschichte ist gerade der große Aufreger in der Tech-Welt. Klingt massiv. Angenommen, ich habe ein Produkt, ich besitze ein Produkt von Lenovo. Wie kann ich mich schützen? Also man kann diese Software zwar deinstallieren, aber das hilft leider nicht, weil sich dieses Zertifikat trotzdem in dein System festgesetzt hat. Sprich, auch wenn du es entfernst, bleibst du halt unverändert angreifbar. Um dich zu schützen, musst du halt dieses Zertifikat manuell in der Zertifikatsverwaltung von Windows entfernen. Kann vielleicht nicht jeder, deswegen haben wir hier mal eine entsprechende Anleitung in unser Live-Blog gestellt. Und da haben wir auch noch einen weiteren Link für euch reingestellt. Mit diesem Link könnt ihr testen, ob euer Laptop davon betroffen ist. Einfach auf diese Seite surfen, die wir da angegeben haben. Und wenn sich die Seite ohne Fehlermeldung öffnet, ist der Rechner wegen Superfish verwundbar. Und dann kann man eben den anderen Link benutzen, um es zu entfernen. Wie reagiert dieser chinesische Hersteller, die Firma Lenovo? Die Verantwortlichen haben das alles erstmal total runtergespielt und ein, also wie ich finde, erschreckend ahnungsloses erstes Statement abgegeben. Darin heißt es zwar, dass sie in Zukunft keine Rechner mehr damit ausliefern wollen und dass sie auch die Probleme mit diesen Werbepop-Ups bedauern, aber Sicherheitsprobleme, nö, würden überhaupt nicht bestehen. Robert McMillan kritisiert bei Wired, dieses Lenovo-Statement sei astonishingly clueless, und Sascha Pallenberg schreibt bei Mobile Geeks, Lenovo habe sich weder zur Frage geäußert, was es mit diesen Sicherheitszertifikaten auf sich hat, noch plane man generell auf diese Adware zu verzichten. Erst nach 2 Tagen ist man dann bei Lenovo irgendwie aufgewacht, hat das Sicherheitsproblem erkannt. Der Chief Technology Officer Peter Hortensius sagte gerade in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass man in Zukunft auf Superfish verzichten will und dass man eben auch dieses Sicherheitsproblem lösen will. Es soll auch ein Update geben, bloß wann? Das hat er halt nicht gesagt. Also es gibt halt keine Timeline dafür. Zeit Online schreibt hier, für Lenovo dürfte der Vorfall einen erheblichen Imageverlust bedeuten. Lenovo gilt gerade unter IT-Experten als beliebte Marke. Viele professionelle Anwender besitzen einen Laptop der chinesischen Firma. Ist so, kostenlose Softwarebeigabe gehen viele Computerkäufern auf die Nerven. Dem Hersteller Lenovo wird jetzt vorgeworfen, auf Notebooks ein Programm installiert zu haben, was Werbung einblendet und die Sicherheit gefährdet. Martina Schulte hat es gerade schon gesagt, wie ihr euch schützen könnt. Auf unserem Live-Blog erfahrt ihr es auch. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?